entschärfst und erhast deine bittigeren Praxis. Äschere du deine Träume ein. Erwach du, steh du auf und blick um dich. Bist du sicher, dass ich in dein Mädchen nicht mag? Nein, du machst damit ernst. Wir haben keine Liebe, aber ich habe Geld. Wir haben keine Hoffnung, aber Licht und Halt. Unser Tod ist unsere Todbringung. Unser Schicksal ist unser Chaos. Wir haben kein Vertrauen zur Zukunft. Wir haben keine Liebe. Wir haben keine Hoffnung. Wir haben keine Lust, kein Glück, nur eine Sehnsucht. Wir können nur sterben. Wir können unsere Existenz nur zerstören. Aber wir können zum Tod uns vorbereiten. Denn wir wissen nicht, ob wir ein Wunder möchten. Kein Wunder, dass wir noch leben. Aber was für ein Leben möchten.